50 languages. 35. 35. Am Flughafen. Am Flughafen. Ich möchte einen Flug nach Athen buchen. Ich möchte einen Flug nach Athen buchen. Ist das ein Direktflug? Ist das ein Direktflug? Bitte einen Fensterplatz, Nichtraucher. Bitte einen Fensterplatz, Nichtraucher. Ich möchte meine Reservierung bestätigen. Ich möchte meine Reservierung bestätigen. Ich möchte meine Reservierung stornieren. Ich möchte meine Reservierung stornieren. Ich möchte meine Reservierung umbuchen. Ich möchte meine Reservierung umbuchen. Wann geht die nächste Maschine nach Rom? Wann geht die nächste Maschine nach Rom? Sind noch zwei Plätze frei? Sind noch zwei Plätze frei? Nein, wir haben nur noch einen Platz frei. Nein, wir haben nur noch einen Platz frei. Wann landen wir? Wann landen wir? Wann sind wir da? Wann sind wir da? Wann fährt ein Bus ins Stadtzentrum? Wann fährt ein Bus ins Stadtzentrum? Ist das Ihr Koffer? Ist das Ihr Koffer? Ist das Ihre Tasche? Ist das Ihre Tasche? Ist das Ihr Gepäck? Ist das Ihr Gepäck? Wie viel Gepäck kann ich mitnehmen? Wie viel Gepäck kann ich mitnehmen? 20 Kilo. 20 Kilo. Was? Nur 20 Kilo? Was? Nur 20 Kilo? Bitte besuchen Sie www.book2.de für Bücher und Texte.